Es tanzt die schöne Libelle wohl auf des Baches Welle. Sie tanzt daher, sie tanzt dahin, die schimmernde, flimmernde Gauklerin. O, dass ich nie gesehen hätt die Wasserfliege, die blaue Kokett mit ihrer feinen Taille, die schöne, falsche Kanaille. Die Libelle. Nach dem gleichnamigen Roman von John le Carré. Aus dem Englischen von Werner Peterich. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen, Valerie Stiegele. Erster Teil, die Vorbereitung. Regie, Hermann Naber. Die Bombe explodierte an einem Montagmorgen um 8.26 Uhr im Haus des israelischen Wirtschaftsattachés in Bad Godesberg. Sie tötete 6 Menschen. 4 Israeli, darunter die beiden Kinder des Attachés, und 2 Deutsche, die im Augenblick der Detonation zufällig auf der Straße vorbeigingen. Das Attentat zeigte dieselbe Handschrift wie die vorangegangenen in Zürich, Amsterdam und Stockholm. Für Marty Kurz der letzte Beweis, den er brauchte, um von seinen Vorgesetzten in Jerusalem grünes Licht für seine Aktion zu erhalten. Willst du dir mal anschauen, Marty? Wir haben ihn gerade sehr gut im Bild. In der Mansardenwohnung im Zentrum Münchens, die etwa 30 Meter entfernt gegenüber lag, war das Licht angegangen. Marty Kurz schaute lange durch das Fernrohr, ehe er seinem Assistenten Litwak den Platz überließ. Sieht gut aus, der Junge, keine Frage. Offenbar hat er sich schnell an das angenehme Leben hier in Europa gewöhnt. Luxusautos, schöne Frauen. Wie lange noch, Marty? Warum lassen wir ihn einfach weitermachen, jetzt, wo wir ihn endlich haben? Warum legen wir nicht um, heute Abend noch? Gib mir den Befehl und ich mach's. Ach, Odette. Er ist ein Bombenleger, Marty, ein Killer. Bad Godesberg geht auf sein Konto, Zürich, mit Sicherheit Amsterdam. Juden werden getötet. Oder ist das Jerusalem neuerdings egal? Wie viele sollen noch draufgehen? Sag du's ihm, Litwak. Uns interessiert nicht ein dummer kleiner Junge, der nur die Befehle von anderen ausführt, Odette. Uns interessiert, wer noch alles hinter ihm steckt. Sympathisanten, Freunde und vor allem sein Bruder, der an der Spitze der Organisation steht und den wir noch nie zu Gesicht bekommen haben. Und der beste Stratege ist, den die Palästinenser seit Jahren haben. Ich verspreche dir, Odette, du kommst schon noch zum Zug, aber nicht, indem du den schnicken Jungen da drüben vorzeitig abknallst. Den brauche ich noch, klar? Ja, schon gut, Martin. Wie heißt der kluge alte Spruch? Wenn man einen Löwen fangen will, dann muss man erst die Ziege anbinden. Passt mir also weiter schön auf ihn auf, vor allem, wenn er seinen Leihwagen zurückgibt und keinen neuen nimmt. Das ist der Moment, wo ich sofort informiert werden will. In Jerusalem sagte man von Marty Kurz, er sei sogar imstande, die Wüste zum Blühen zu bringen. Er schlage Haken, lüge und betrüge noch während er bete. Aber er habe mit seinen Tricks mehr erreicht als die Juden in den ganzen letzten 2000 Jahren zusammengenommen. In welcher Phase seiner Jagd Kurz auf seinen ungewöhnlichen Plan gestoßen war, hätte er vermutlich nicht einmal selbst sagen können. Fest steht jedenfalls, dass die Vorbereitungen für das Unternehmen längst liefen, bevor es seinen Spezialisten gelungen war, den jungen Palästinenser in München aufzuspüren, der im Drehbuch von Kurz eine Hauptrolle spielen sollte. Die beiden anderen Hauptdarsteller, Joseph und Charlie, wurden einander in aller Form am Strand von Mykonos vorgestellt. An einem glühend heißen Nachmittag in der zweiten Augusthälfte. Hi Lucy, das ist meine Freundin Charlie. Charlie, sagt Joseph guten Tag. Ich habe ihn gerade beim Zeitungskaufen kennengelernt. Und ich habe ihn eingeladen, heute Abend mit uns zum Fischessen zu kommen. Tag Charlie. Kurzes Schweigen wie auf einer Bühne, dann ein breites Lächeln. Und ich dachte bisher immer, Charlie, das sei ein Jungenname. Ja, eigentlich heißt sie Charmian, aber alle nennen sie Charlie. Er war es, da gab es keinen Zweifel. Was ist Charlie? Hat sie die Sprache verschlagen? Dieser Joseph war der Mann im roten Blazer. Damit hast du nicht gerechnet, dass ich auf Mykonos einen so interessanten Mann aufgetrieben habe. Derselbe Mann mit den kurzgeschnittenen, leicht angegrauten Haaren, derselbe wachsame Blick aus dunklen Augen, mit dem er sie einen halben Tag lang aus der ersten Parkettreihe im Nottinghamer Theater angestarrt hatte. Tag, Joseph. Erst bei der Matinee, dann auch noch während der Abendvorstellung. Und danach beim Bühnenpförtner die goldbraunen Orchideen und der Brief Johanna, ich liebe Sie. Unterschrift Michelle. Jemals in Nottingham gewesen, Joseph? Nottingham? Nein, sollte ich das? Ist Nottingham etwas, das man von der Welt gesehen haben muss? Und ob? Du hättest zum Beispiel uns beide dort spielen sehen können. Ah, und was habt ihr in Nottingham gespielt? Die heilige Johanna, die von Shaw. Oh. Charlie war natürlich die Johanna. Das hätte ich gern gesehen. War sie verrückt? Bildete sie sich das alles nur ein? Die heilige Johanna ist eins meiner Lieblingsstücke. Sie starrte ihn an, dieses Gesicht aus der ersten Parkettreihe. Sie forschte in seinen Augen nach dem leisesten Zeichen von Komplizenschaft, aber sie begegnete nur seinem völlig ruhigen, keine Gefühle preisgebenden Blick. Und was machen wir so, Mr. Joseph? Womit zum Beispiel verdienen wir unser Geld? Wenn wir nicht gerade Shaw lesen oder auf einer griechischen Sexinsel Mädchen anquatschen. Charlie, also ehrlich, was ist denn in dich gefahren? Lass nur, Lucy, wenn es Charlie interessiert. Ich habe eine kleine Firma, Im- und Export, in Wien. Dann bist du also Österreicher? Sagen wir, ich bin eine Promenadenmischung mit europäischem und östlichem Einschlag. Zufrieden, Charlie? Wieder lächelte er ein absolut bezauberndes Lächeln, das all ihre Widerstände hinschmelzen ließ. Als sie sich wenig später trennten, um vor dem Abendessen noch auszuruhen, dachte sie, er ist gekommen, um sich meine Seele zu holen. Aber wann habe ich sie ihm jemals versprochen? Das Kidnapping des jungen Palästinensers durch das Team von Kurz verlief reibungslos. Der junge Mann, der sich Michel nannte, war ganz plötzlich von München nach Istanbul geflogen und hatte dort unter größten Vorsichtsmaßnahmen einen weinroten Mercedes mit einer Ladung Sprengstoff übernommen. 30 Kilometer hinter der türkisch-griechischen Grenze wurden Fahrer und Wagen von der Einsatztruppe Kurz kampflos in Besitz genommen. Der Mercedes kam bis zu seiner weiteren Verwendung in ein sicheres Versteck. Der mit Spritzen ruhig gestellte Fahrer wurde auf einer Krankenbahre nach München zurückgeflogen und dort in ein Krankenhaus gebracht. Freilich nur bis in den Hof, den kurz darauf der Lieferwagen einer Wäscherei verließ. Eine halbe Stunde später lud derselbe Wagen einen großen Korb Wäsche in einer Wohnung im Olympiadorf ab. Der Fahrplan funktionierte bestens, zumal auch die Joseph-Charlie-Affäre in Mykonos nach Wunsch verlief, wie Kurz zufrieden zur Kenntnis genommen hatte. Wirklich, Mr. Quilly, man kann Ihnen zu dieser Entdeckung nur gratulieren. Ihre Charlie ist wirklich eine sehr, sehr begabte Schauspielerin. Die außerdem über viel Witz, enorme Wandlungsfähigkeit und eine geradezu phänomenale Bandbreite verfügt. Kurz und Littwak hatten sich bei dem Londoner Theateragent Ned Quilly als amerikanische Showbusiness-Manager eingeführt. Sie gaben vor, für ein Projekt in den USA eine unbekannte Schauspielerin mit ungewöhnlicher persönlicher Ausstrahlung zu suchen und sich deshalb für Ned Quillys Schützling Charlie zu interessieren. Ich muss schon sagen, ich bin angenehm berührt von der Gründlichkeit, mit der Sie vorgehen. Das erlebt man in meinem Beruf nicht alle Tage. Dass Sie sich sogar die Mühe machen, bis nach Nottingham zu fahren, um Charlie als heilige Johanna zu sehen. Alle Achtung. Tja, Ned, es gibt allerdings ein Problem. Wenn wir Charlie unter Vertrag nehmen, würde das bedeuten, dass sie mit ihrer ganzen Person ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gerät. Da wird nichts verborgen bleiben aus ihrer Vergangenheit. Ganz gleich, ob Familie, Liebesleben, Moral oder politische Einstellungen und Kurz leider... Kurz starrte Ned Quilly durch seine schwarz gefasste Brille bekümmert an. Leider haben mein Partner und ich in den letzten Tagen aus Theaterkreisen Dinge über Charlie gehört, die uns milde ausgedrückt doch ein wenig erschreckt haben. Ja, das hörte sich ganz so an, als sei Charlie Fidel Castros Mutter und Arafats Schwester in einer Person und obendrein noch eine Hure. Hören Sie, wer hat denn so etwas, also wirklich? Ja, Sie müssen verstehen, Ned, bei den Geldgebern, die hinter unserem Projekt stehen, handelt es sich um Amerikaner. Schlichte Gemüter aus dem Mittelwesten. Tugendhafter geht's nicht. Sie haben zu viel Geld. Undankbare Kinder, einen zweiten Wohnsitz in Florida. Vor allem aber haben sie eines, gesunde politische Wertvorstellungen. Wie Ned Quilly am Abend seiner Frau erzählte, hatten ihn selten zwei Leute in solch eine hilflose Panik gestürzt wie diese beiden merkwürdig zielbewussten Amerikaner. Was wollen Sie? Sie ist schließlich eine Schauspielerin. Schauspieler haben keine Meinung, Gentlemen. Von Schauspielerinnen ganz zu schweigen. Sie haben Stimmungen, Launen, setzen sich gerne in Szene, haben Leidenschaften, die im glücklichsten Fall 24 Stunden anhalten. Ich kenne Charlie nun seit mehr als 9 Jahren. In dieser Zeit war sie Apartheidsgegnerin, Pazifistin, militante Feministin, Anti-Atomwaffendemonstrantin und sie hat für absolutes Rauchverbot in der U-Bahn gekämpft. Bis zu dem Tag, an dem sie selber wieder angefangen hat zu rauchen. Sie sollten das alles nicht ernst nehmen, Gentlemen. Charlie ist einfach ein ungewöhnlich spontaner, warmherziger, begeisterungsfähiger Mensch. Offenbar hatte Ned Quillys Plädoyer Eindruck gemacht. Der jüngere der beiden Amerikaner zog ein Notizbuch heraus. Gehen wir es doch einfach mal der Reihe nach durch, Ned. Wann, wo, mit wem und wie lange? Versammlungen, Demonstrationen, Protestmärsche. Alles, wo Charlie in der Öffentlichkeit aufgefallen sein könnte. Wo Ned Quilly konnte, beschönigte er, aber im Großen und Ganzen sagte er den beiden, was sie wissen wollten. Er ließ sich sogar dazu verführen, ihnen das gesamte Material zur Verfügung zu stellen, das seine alte Sekretärin wie über alle Klienten auch über Charlie gesammelt hatte. Fotos, Kritiken, Briefe, Postkartengrüße, spontane kleine Zettelchen, die Charlie ihrem guten alten Ned im Lauf der Jahre geschrieben hatte. Meine Güte, eigentlich sind das gar keine richtigen Unterlagen, bloß ein buntes Durcheinander von zufällig aufgehobenen Dingen. Weiß wirklich nicht, ob sie viel damit anfangen können. Doch offenbar konnten sie. Als Ned Quilly nämlich nach einem kurzen Mittagsschläfchen wieder nach seinen Besuchern sehen wollte, waren die beiden verschwunden. Und Marjorie, seine Sekretärin, behauptete steif und fest, von den Charlie-Unterlagen sei höchstens noch ein Drittel vorhanden. Weißt du, Marjorie, sie hatten es so verflixt eilig. Sie hatten zu viel Energie, selbst für Amerikaner. Wie ein paar Polizisten sind sie über mich hergefallen. Ich glaube, ich werde Charlie nach Mykonos schreiben und sie auf alle Fälle vor diesen Leuten warnen. Wer weiß, in was sie da hineingerät. Doch selbst wenn Ned Quilly das getan hätte, wäre er zu spät gekommen. Denn keine 12 Stunden später fuhr Charlie mit einem Schiff nach Athen ab, um ihr heimliches Rendezvous mit Joseph einzuhalten, der schon einen Tag vorher aus Mykonos abgereist war. Es war Abend, als Charlie in Athen ankam. Sie war müde und wusste eigentlich gar nicht mehr, warum sie sich darauf eingelassen hatte, mit diesem attraktiven, aber so undurchschaubaren Fremden eine Reise durch Griechenland zu machen. Charlie, hallo. Das Schiff hatte Verspätung. Tut mir leid, dass du warten musstest. Hauptsache, du bist hier. Er gab ihr rasch und enttäuschend förmlich die Hand. Himmel, Joseph, wie läufst du denn rum? Seidenes Hemd, Goldkette? Er nahm ihr wortlos das Gepäck ab und ging mit ihr zum Parkplatz. Ist schwierig, dich von Lucy loszureißen? Ach, ich sehe sie ja nächste Woche in London wieder. Außerdem ist sie gewöhnt, dass ich meine Pläne manchmal umwerfe. Sie kam sich vor wie eine Schlampe in ihren abgetragenen Jeans und den ausgelatschten Stiefeln. Joseph, wir brauchen das nicht unbedingt weiterzumachen. Ich nehme morgen einfach das Flugzeug nach London. Ich will dich nicht auf ein... Was willst du nicht, Charlie? Naja, auf ein unüberlegtes Versprechen festnageln. Diese Reise durch Griechenland und so. Aber es war nicht unüberlegt. Ich habe es sehr ernst gemeint, Charlie, und meine es noch. Er lächelte, dieses Lächeln, für das sie sich hätte vierteilen und sich in Ketten legen lassen. Sie fasste seinen Kopf mit beiden Händen und küsste ihn auf den Mund. Als sie in seine Augen sah, entdeckte sie darin ein Widerstreben, wie es ihr bisher noch nie begegnet war. Nicht, dass er sie nicht auch begehrt hätte. Sie war auf diesem Gebiet viel zu erfahren, um sich zu täuschen. Es schien vielmehr, als läge sein Ziel irgendwo jenseits von ihr. Und als versuche er, ihr das durch seine Zurückhaltung zu verstehen zu geben. Das hier ist unser Wagen, Charlie. Steig ein. In diesen Kapitalistenschlitten? Gefällt dir der Mercedes nicht? Ich dachte, du hättest eine Schwäche für schöne Autos. Soll ich ein anderes kommen lassen? Heißt das, dass es ein Leihwagen ist? Nicht, was man üblicherweise darunter versteht, aber jemand hat ihn uns für unsere Reise geliehen. Wer hat ihn dir geliehen? Sagen wir, mein gütiger Freund. Wie heißt er? Charlie, nun sei doch nicht albern. Jim, Max, was bedeutet dein Name? Also was machen wir öfter, ja? Eine von unseren kleinen Extravaganzen. Steig ein, Charlie, bitte. Gib mir eine Zigarette. In meiner Jacke auf dem Rücksitz müssen welche sein. Sie wandte sich um und einen Moment meinte sie nicht mehr weiter atmen zu können. Dein Freund hat was für flotte Kleidung übrig, was? Oh ja, kann man wohl sagen. Ist das sein roter Bläser da auf dem Rücksitz oder deiner? Na, sagen wir, er gehört ihm, aber ich habe ihn mir ausgeliehen. In Nottingham hattest du ihn wohl auch ausgeliehen. Und nach Mykonos bist du natürlich ganz zufällig gekommen. Er schien es für überflüssig zu halten, etwas zu entgegnen. Und du heißt Joseph, lebst in Wien, machst ein bisschen Geschäfte, Staatsangehörigkeit offen, feinfühlige Promenadenmischung mit 3 Kinderchen und 2 Frauen. Keine Frauen, keine Kinder. Die Straße, auf der sie fuhren, war gerade, aber sehr schmal. Der Tachometer stieg auf 150 und sie spürte, wie Panik in ihr hochkroch. Wie wär's, wenn du mir mal was Nettes erzählen würdest? Irgendwas Beruhigendes. Das Nette ist, dass ich dich so wenig wie möglich belogen habe, Charlie. Und dass es jetzt nicht mehr lange dauert, bis du begreifen wirst, dass es viele gute Gründe gibt, bei uns zu sein. Bei uns? Wer sind wir? Es geht nicht zufällig um Waffenschmuggel, oder? Nein, Charlie, es geht nicht um Waffenschmuggel. Nein, Charlie, es geht nicht um Waffenschmuggel. Um weißen Sklavenhandel wohl auch nicht. Bleiben nur noch Drogen. Mit irgendwas musst du doch handeln. Wie wär's eigentlich, wenn du jetzt einfach mal anhalten würdest? Wir sind gleich da. Tu's, halt an, halt sofort den Scheißwagen an! Sie wollte sich auf das Lenkrad stürzen, aber sein Arm, der sie abhielt, war schneller. Er bog scharf nach links ab, fuhr durch ein Tor und eine Auffahrt hinauf und hielt vor einer mit Bougainvillea violett umwucherten Villa. Steig aus, Charlie, wir sind angekommen. Willkommen, Charlie. Wie wir uns freuen, dass Sie endlich heil in unserer Mitte sind. Zuerst muss ich mich bei Ihnen entschuldigen, dass wir Sie auf so wenig gentlemanhafte Weise hierher geschleppt haben. Wer sind all die Leute hier? Mein Name ist Marty Kurz. Neben mir, das ist mein Assistent Litwak. Joseph kennen Sie ja schon. Er hatte sich umgezogen und trug jetzt einen leichten blauen Pullover. Das Seidenhemd, die Goldkette waren verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Er blätterte in seinen Papieren. Er macht sich nichts aus mir, dachte Charlie bitter. Er hat seinen Auftrag erledigt und der Auftrag war ich. Charlie, ich bezweifle nicht, dass Sie uns viele Fragen stellen möchten. Und Sie können sicher sein, zu gegebener Zeit werden wir sie Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Aber zunächst lassen Sie mich Ihnen einiges Grundsätzliches sagen. Sie werden wissen wollen, wer wir sind. In allererster Linie sind wir Leute, die genau wie Sie tief besorgt sind über all das, was in der Welt in die falsche Richtung läuft. Wenn ich nun hinzufüge, dass wir israelische Staatsbürger sind, dann gehe ich davon aus, dass Sie nicht gleich anfangen zu toben. Es sei denn, Sie wären der Überzeugung, dass Israel ins Meer gefegt, mit Napalm vernichtet oder hübsch als Geschenk verpackt, der einen oder anderen Araberorganisation überreicht werden sollte, die sich geschworen hat, uns auszulöschen. Sie zuckte zusammen und er hakte sofort nach. Haben Sie grundsätzlich irgendwelche rassischen Vorurteile Juden gegenüber? Ich meine etwas gegen Juden als Juden? Einfach so? Riechen wir für Ihre Begriffe schlecht oder haben wir keine Tischmanieren? Seien Sie doch nicht albern. Darf Israel überleben oder müssen wir alle unsere 7 Sachen packen und irgendwo wieder von vorn anfangen? Oder sollen wir uns wieder auf die Ghettos von Europa und Asien verteilen und auf das nächste Pogrom warten? Was meinen Sie, Charlie? Ich möchte bloß, dass ihr die Araber in Ruhe lasst. Und wie genau sollen wir das anstellen? Ich will doch bloß, dass Frieden herrscht. Charlie, wir sind nicht hier, um auf Ihrer politischen Einstellung herumzuhacken. Sie werden es uns zu diesem frühen Zeitpunkt zwar noch nicht abnehmen, aber sie gefällt uns. Mit all ihren guten Absichten und auch mit allen Widersprüchen. Und nun wollen Sie natürlich wissen, was wir von Ihnen möchten. Ich werde es Ihnen sagen, Charlie. Wir wollen Ihnen einen Job anbieten. Einen Job als Schauspielerin. Das traf sie völlig unvorbereitet. Und das milde Lächeln von Kurz verriet, dass er sich darüber im Klaren war. Die größte Rolle, die Sie bisher in Ihrem Leben gespielt haben. Die schwierigste, die gefährlichste. Aber zweifellos auch die wichtigste Rolle, Charlie. Damit meine ich nicht das Geld. Geld können Sie haben, so viel Sie wollen. Sein Arm in der verwaschenen, formlosen Militärbuschjacke fegte alle finanziellen Überlegungen beiseite. Die Rolle, für die wir Sie vorgesehen haben, ist eine Kombination all Ihrer Talente. Sowohl der menschlichen als auch der schauspielerischen. Ihre Schlagfertigkeit, Ihr ausgezeichnetes Gedächtnis, Ihre Intelligenz, Ihr Mut, Ihre Herzensgüte. Sie versuchte, den Blick von ihm abzuwenden. Wir haben Sie ausgewählt. Also Charlie, was wir Ihnen jetzt vorschlagen, bevor Sie sich endgültig entscheiden, ist eine Art Open-End-Vorsprechen, bei dem wir Sie bitten, uns sehr freimütig und aufrichtig eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten. Erst würde mich noch interessieren, welche Laufzeit das Stück haben soll, für das Sie mich verpflichten wollen. Was ist zum Beispiel mit meiner Theatertournee im Herbst? Oh, die wird davon überhaupt nicht betroffen. Was unsere Sache angeht, so könnte Ihre Mitwirkung 6 Wochen dauern. Aber auch 2 Jahre. Obwohl wir das wahrhaftig nicht hoffen. Was, Litwak? Um Gottes Willen, nein. Joseph? Ja, Charlie? Das ist sie, oder? Unsere große, romantische Reise durch Griechenland. Unsere Fahrt nach Norden wird in keiner Weise beeinträchtigt werden. Nicht mal verschoben. Ich würde sogar meinen, sie steht unmittelbar bevor. Na, dann bleibe ich für das Vorsprechen erstmal da. Das Verhör ging über Stunden. Kurt zerlahmte nicht eine Sekunde lang. Er gestattete weder sich noch Charlie so etwas wie eine Atempause. Er trieb sie durch ihre Kindheit, Schulen, Internate, Häuser, in denen sie mit ihren Eltern gewohnt hatte, Namen früherer Freunde, Liebhaber. Nie in ihrem Leben, so kam es Charlie vor, hatte sie ein so aufmerksames und aufgeschlossenes Publikum gehabt. Es beflügelte sie, spornte sie zu Bestleistungen an. Irgendwann mitten in der Nacht machte Kurt eine Pause. Na, wie findest du sie, Litwak? Sie lügt wie gedruckt. Na und? Heute lügt sie für sich und morgen lügt sie für uns. Mir ist der Gedanke zuwider, dass wir uns auf die Loyalität einer Nichtjüdin verlassen sollen. Ein israelisches Mädchen wäre besser gewesen. Litwak, ich will das Original, nicht die Imitation. Bei Charlie stimmt alles. Ihre Vergangenheit, ihre ideologische Schlagseite, ihre Anfälligkeit für linke Parolen. Und was, wenn sie am Ende Nein sagt? Dann haben wir etwas Zeit und Geld verschwendet. Und mir kann man einen dicken Fehler vorwerfen, was zweifellos ein paar Leute in Jerusalem sehr freuen würde. Die leichte, mühelose Zeit war vorbei. Jetzt kam die gefährliche Phase, in der Charlies politische Überzeugungen hervorgeholt und abgeklopft wurden. Frühe Einflüsse, Charlie, Daten, Orte, Personen. Ihre ersten Begegnungen mit der militanten Alternative, Charlie? Kurz jagte sie durch einen ermüdenden Katalog von Demos und Sit-ins, Protestmärschen, Besetzungen und Samstagnachmittagsrevolutionen. Warum? Aus welchen Motiven? Herrje, wir sind keine Partei. Wir haben kein Programm. Wir führen einen Krieg, und zwar den realen. Da stehen nicht Mächte gegeneinander oder Ost gegen West. Da stehen die Hungrigen gegen die kapitalistischen Schweine, die Sklaven gegen die Unterdrücker. Wir wollen das Ganze verändern, das ganze kaputte, korrupte System. Ja, warum das System dann nicht zerstören, Charlie? Warum sprengen Sie es nicht einfach in die Luft und erschießen jeden Polizisten, der versucht, Sie daran zu hindern? Oder überhaupt alle Polizisten? Was legen Sie mir da in den Mund? Ich will überhaupt nichts in die Luft sprengen. Ich will Frieden. Und überhaupt habe ich es jetzt satt, für alles Gründe angeben zu müssen. Und sie geriet ins Trudeln. Der Text kam ihr abhanden. Joseph, hol mich heraus, dachte sie. Aber gerade Joseph hatte sie hereingezogen. Charlie, Sie haben vorher flüchtig erwähnt, dass Sie vor ein paar Monaten an einem Wochenendseminar irgendwo in Dorset teilgenommen haben. Ein Wochenendseminar über radikales Denken, haben Sie es genannt. Ich lese aber hier in diesem Zeitungsausschnitt, dass dort ganz andere Dinge stattgefunden haben, wie zum Beispiel Ausbildung an Gewehrattrappen, Sabotagetechniken, Anleitung zum Bau von Bomben, Leben im Untergrund und so weiter. Was stimmt nun? Sie glaubte nicht mehr an seine guten Absichten, aber er wollte auch nicht, dass sie das tat. Manche Verhöre dienen dazu, die Wahrheit, andere dazu, Lügen hervorzulocken. Kurz ging es jetzt um Lügen. Wollen Sie uns vielleicht ein objektiveres Bild zeichnen, Charlie? Für mich war das einfach ein billiges Wochenende auf dem Land. Wir haben ein bisschen Hasch geraucht und, na ja, rumgebumst. Ist das vielleicht schlimm? Wollen Sie im Ernst sagen, dass es Ihnen nur um den sexuellen und gesellschaftlichen Unterhaltungswert ging? Ja und? Was dagegen? Charlie, bei dieser Veranstaltung trat auch ein Mann auf, der sein Gesicht hinter einer Wollmütze versteckt hatte und behauptete, die palästinensische Revolution zu vertreten. Und in der Resolution, die verabschiedet wurde, ging es um den bewaffneten Kampf gegen Israel, der nun endlich auch auf europäischen Schauplätzen ausgetragen werden müsse. Wollen Sie tatsächlich behaupten, Charlie, Sie wüssten nicht, was Sie da unterschrieben haben? Suchen Sie sich doch jemand anders, den Sie schikanieren können. Wie komme ich dazu, mit irgendwelchen israelischen Halsabschneidern Gesellschaftsspiele zu machen? Zieht doch los und jagt doch noch ein paar Araber mit ihrem Auto in die Luft. Aber lasst mich in Ruhe! Die Wut überschwemmte sie wie eine Woge. Sie fuhr herum. Joseph. Du! Er war es gewesen, seine Verführungskraft, seine Heimtücke waren schuld an ihrer Demütigung. Sie stürzte sich auf ihn und hieb mit beiden Fäusten auf ihn ein. Er verteidigte sich nicht. Nur keine Hemmungen, Charlie. Gewalttätigkeit als reinigende Kraft. Jetzt gab es nur einen Ausweg für sie. Mit dramatischer Geste schlug sie die Hände vors Gesicht und rannte zur Tür. Stehen bleiben! Ich habe stehen bleiben gesagt, Charlie! Sie blieb stehen, drehte sich jedoch nicht um. Das haben Sie gut gemacht, Charlie. Gratuliere. Sie haben gelogen, haben Sie in Widersprüchen verheddert. Und als ihnen nichts mehr einfiel, haben sie sich aufgeführt wie eine Furie und der ganzen Welt die Schuld an ihren Schwierigkeiten zugeschoben. Wir sind stolz auf Sie, Charlie. Nächstes Mal werden wir uns eine bessere Geschichte für Sie ausdenken. Der Morgen graute, aber sie wollte nirgends sonst lieber sein als hier. Diese Menschen kannten sie durch und durch, wussten um ihre Schwächen und um ihre vielen Masken und wollten sie trotzdem noch. Joseph, habe ich schon entschieden? Nein, Charlie. Erklär mir das mit dem Nützen nochmal. Sie sagen, dass du Leben retten wirst, Charlie. Sie sagen, dass du dazu beitragen wirst, friedlichen Menschen Frieden zu bringen. Sie sagen, dass unschuldige Männer und Frauen am Leben bleiben durch dich. Und du, Joseph, was sagst du? Warum wäre ich sonst hier? Wo wirst du sein, wenn... Joseph wird die ganze Zeit über in ihrer Nähe sein, Charlie. Er ist ein sehr, sehr guter Agent. Joseph... Sage bitte, wie es um den Zeitfaktor bestellt ist. Wir haben nur sehr wenig Zeit, Charlie, jede Stunde zählt. Sie hatte ja gesagt, musste ja gesagt haben. In ihrer exaltierten Verfassung stellte sie sich vor, dass ihr Publikum in Applaus ausbrechen, Joseph sie in seine Arme schließen, kurz sie väterlich an seine Brust ziehen würde. Doch auf der Bühne der Wirklichkeit machte man das anscheinend nicht. Kurz und Littwak waren damit beschäftigt, ihre Papiere in den Aktenmappen zu verstauen, und Joseph machte sich schon wieder Notizen. Als sie an ihm vorbeiging, starrte er sie gedankenverloren und neugierig zugleich an. Gute Nacht, Charlie. Dir auch, gute Nacht. Warst sehr überzeugend, Joseph. Wirklich genauso, wie ein hilflos treibendes Mädchen sich seinen Retter wünschen kann. Danke, Martin. Ein paar von den Kollegen in Jerusalem waren sehr skeptisch, als ich dich aus dem Privatleben zurückgeholt habe. Aber ich habe ihnen gesagt, Josef ist der Beste, den ich je hatte. Das Herz eines Löwen und der Kopf eines Poeten. Ein Leben der Gewalt hat es nicht fertiggebracht, ihn abzustumpfen, habe ich gesagt. Ich fühle mich geschmeichelt, Martin. Unsere Leute haben mir berichtet, ihr beide hättet da unten am Hafen ein schönes Paar abgegeben. Wie ein Liebespaar im Film, sagen sie. Sag ihnen, ich lasse danken. Einen Fall wie diesen, bei dem ein Mädchen mitspielt, überlasse ich ganz dem Gutdünken des Einsatzleiters. Manchmal macht es sich bezahlt, Distanz zu wahren. Manchmal. In diesem Fall macht's die Distanz. Als sie geträumt hatte, konnte sie sich beim Aufwachen nicht mehr daran erinnern. Es war heller Tag. Joseph, wieder im Seidenhemd, die Goldkette um den Hals, stand vor ihr. Wie spät ist es denn? 3 Uhr nachmittags. Wir müssen so bald wie möglich losfahren, Charlie. Bitte schau dir dieses Zimmer genau an. Präg dir alles gründlich ein. Dunkle Ringe unter seinen Augen verrieten Müdigkeit. Er ist aufgeblieben, dachte sie. Er hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir sind ein heimliches Liebespaar und wir haben hier die Nacht verbracht. Ich habe dich vom Schiff abgeholt. Wir sind hierher gefahren, in die alte Villa. Genauso, wie es wirklich war. Und wer bist du? Wir waren kaum durch die Tür. Da sind wir uns schon in die Arme gefallen. Unsere Begierde, ist das der korrekte Ausdruck, ließ sich nicht länger im Zaum halten. Beweise ihrer imaginären Orgie lagen überall verstreut. Eine Wodkaflasche in einem Sektkühler, eine Schale mit Obst, der rote Blazer über einen Stuhl geworfen, ein Stiel goldbrauner Orchideen in einer Vase, an die ein kleiner weißer Umschlag gelehnt war. Und wer bist du? Lies. Ich liebe dich, Michelle. Ich bin alles, wonach du dich jemals gesehnt hast. Der Mann, auf den du dein Leben lang gewartet hast. Der vollkommene Liebhaber. Er ist Araber, nicht wahr? Ein gewöhnlicher arabischer Macho mit seinem Hemd, Goldkette und einer Vorliebe für teure Autos. Oh, Michelle ist mehr als ein gewöhnlicher Araber, würde ich sagen. Er hat überhaupt nichts Gewöhnliches an sich. Schon gar nicht in deinen Augen. Mein Leben ist ein Rätsel für dich. Das ist so gewesen, seitdem wir uns kennengelernt haben. Und ich möchte, dass es so bleibt. Fass bitte unter das Kopfkissen, Charlie. Langsam. Vorsicht, sie ist nicht gesichert. Michelle hat nicht die Gewohnheit, erst zu warnen, bevor er schießt. Selbst wenn wir uns leidenschaftlich lieben, wir vergessen keinen Augenblick, was unter diesem Kissen liegt. So leben wir. Siehst du jetzt, dass bei mir nichts gewöhnlich ist? Die Straße war gerade, aber voller Schlaglöcher. Auf beiden Seiten waren Wiesen und Bäume mit Staub von einer Zementfabrik weiß gepudert. Nach der Uhr am Armaturenbrett hatte Joseph 20 Minuten lang kaum ein Wort gesprochen. So, Charlie. Bist du jetzt bereit? Bereit wofür? Du musst eine große Rolle lernen. Größer als die der Johanna von Shaw. War es eigentlich sehr langweilig für dich, Joseph? Das Stück in Nottingham, meine ich. Es zweimal hintereinander anzuschauen. Es war der eintönigste Tag meines Lebens. Sein unbewegtes Gesicht veränderte sich und verzog sich zu seinem bisher schönsten Lächeln. Allerdings, dich fand ich schon exzellent. Würdest du jetzt bitte den Wagen zu Schrott fahren, Joseph? Das wird mir gut tun. Oh, hier will ich sterben. Also Nottingham, sag mal, hast du abgesehen von den Orchideen noch andere Geschenke bekommen, als du in Nottingham gespielt hast? Geschenke? Ah, die Schachtel. Irgend so ein Scheißkerl hat mir am Abend ein leeres Päckchen ins Theater geschickt. Und was hast du dir gedacht, als du gemerkt hast, dass es leer ist? Dass irgendjemand einen Pik auf mich hat. Sowas habe ich schon öfter erlebt. Unflätige Briefe, Niggerhure, rote Pazifistensau. Einmal haben sie mir eine Stinkbombe zum Garderobenfenster reingeschmissen. So. Und jetzt stülpen wir über die alte Realität die neue Fiktion. Du sitzt in Nottingham in der Garderobe. Das Päckchen, noch ungeöffnet, wartet auf dich. Und jetzt mach es auf. Ein rotsamtenes Juweliersetui. Dabei eine Karte in der unverkennbaren Handschrift. Für Johanna, den Geist meiner Freiheit. Du bist fantastisch. Ich liebe dich, Michelle. Mach das Etui auf. Mann, ist das ein teurer Klunker. Was muss ich denn tun, um sowas zu verdienen? Präg dir das genau ein, Charlie. So hast du reagiert. Von jetzt an immer. Was machst du mit dem Armband? Ich kann es nicht annehmen. Die Steine sind doch bestimmt echt, oder? Smaragde. Ich werde es ihm zurückgeben. Gleich nach der Vorstellung gebe ich es ihm zurück. Ja, wo findest du ihn? Es regnet. Du glaubst doch nicht, dass er vor dem Bühneneingang im Regen steht und auf dich wartet. Ja, dann... Kommst du nicht auf die Idee, im Zuschauerraum nachzusehen? Aber natürlich, verdammt, natürlich. Du betrittst also den leeren Zuschauerraum, gehst langsam vor zur Bühne... Und da ist er. Herrje, ist das kitschig. Aber es tut seine Wirkung. Er sitzt da, sitzt noch immer auf demselben Platz, auf dem er nun schon seit 7 Stunden gesessen hat. Du rufst... Michelle! Er dreht sich um, starrt dich nur an mit seinen dunklen... Leidenschaftlichen Augen. Und fordert dich heraus, als Erste zu sprechen. Du holst das Armband aus der Tasche. Du willst es mir geben. Ich mache keine Bewegung. Was sagst du? Ich sage... Sprich mit Michelle, Charlie. Hör zu, Michelle. Ich fühle mich geehrt, aber ich kenne dich nicht und ich kann dieses Geschenk unmöglich annehmen. Es ist wunderschön, viel zu schön. Michelle gibt sich endlich einen Druck und spricht mit dir. Alles andere als schüchtern oder gehemmt spricht er mit dir, mit seiner weichen, reizvoll ausländisch klingenden Stimme. Du bist alles, was er sich erträumt hat. Er möchte dein Geliebter werden. Und er nennt dich Johanna, obwohl du ihm sagst, dass du Charlie bist. Er bittet dich, mit ihm essen zu gehen. Er kennt ein Lokal außerhalb von Nottingham, hat alles schon arrangiert. Sag ja, Charlie. Ja, Michelle. Also ja, essen wir. Warum nicht? Ihr Engländerin verliert nicht viel Zeit. Was hast du denn? Wir sind wohl eifersüchtig, was? Er war von der Straße abgebogen und brachte den Wagen vor einem kleinen, luxuriösen Hotel zum Stehen. Während des Essens spann er die Geschichte von Charlies und Michelles erstem gemeinsamen Abend weiter. Du fragst ihn also, wo er zu Hause ist. Und er antwortet, sein Zuhause stehe gerade unter feindlicher Besatzung. Darauf reagierst du wie? Verwirrt, vermute ich. Aber wie üblich lässt du nicht locker und so spricht er den Namen Palästina aus. Voller Leidenschaft, wie ein Kriegsruf. Palästina. Und jetzt sag mir mal bitte, Charlie, was du in den Palästinensern siehst. Irgendwie müssen sich deine Wochenendseminare doch gelohnt haben. Na schön. Also, die Palästinenser sind friedliebende, redliche Bauern mit einer großen Tradition, die man von 1948 an ungerechterweise aus ihrem Land vertrieben hat. Sag es zu Michelle. Ihr seid die Opfer eines Schuldkomplexes der Europäer. Ihr müsst die Zeche zahlen für den Holocaust an den Juden, mit dem ihr nichts zu tun hattet. Ihr seid die Leidtragenden einer rassistischen, anti-arabischen, imperialistischen Politik der Enteignung, Vertreibung und... Und des Mordes. Und ich, Michelle, sage dir... Er beugte sich über den Tisch und packte ihre Hand. Es gibt keinen liberalen Europäer, der auch nur einen Moment zögern würde, gegen Ungerechtigkeiten in Chile, Südafrika, Nordirland oder sonst wo zu protestieren. Wer aber bringt den Mut auf, laut den grausamsten Witz der Weltgeschichte zu verkünden, dass nämlich 30 Jahre Israel genügt haben, um aus den Palästinensern die neuen Juden dieser Erde zu machen? Bring einen Trinkspruch aus, Charlie. Für mich, für Michelle. Erhebt ein Glas auf das kleine tapfere Israel, auf sein erstaunliches Überleben. Dank einer amerikanischen Finanzhilfe von $7 Millionen pro Tag. Und dank der Tatsache, dass das gesamte Pentagon nach Israels Pfeife tanzt. Ohne zu trinken, setzt ihr das Glas wieder ab. Sie starrt ihn an, fassungslos über die Widersprüche, die in ihm waren. Und du, Charlie, hörst Michelle zu, fasziniert, überwältigt von seiner Romantik, seiner Leidenschaft. Und dann bringt er dich vollends aus der Fassung. Er sagt dir, dass er dich liebt. Seitdem er dich zum allerersten Mal sah, bei jenem Wochenendseminar in Dorset, wo er dich mit seiner revolutionären Botschaft begeisterte. Was sagst du da? Der Mann mit der Kapuze über dem Gesicht, das war Michelle? Du bist ihm sofort aufgefallen, sagte er. Dein rotes Haar, das hingerissene Gesicht, das du ihm zugewandt hattest. Und er ruhte nicht, bis er dich ausfindig machte, bis er dir seine Liebe gestehen konnte, heute. An diesem Abend in einem Hotel in Nottingham, in dem er vorsorglich schon ein Zimmer für euch beide genommen hat. Praktisch. Und nun, Charlie, wie reagierst du? Was machst du? Ich weiß nicht. Du bist allein in einer trostlosen Stadt. Es regnet. Michel ist ein fabelhaft aussehender, wohlerzogener junger Mann. Er hat der Schauspielerin geschmeichelt und die Revolutionären begeistert. Du bist schon für wen mit deinem neuen Liebhaber ins Bett gegangen? Joseph! Also ja. Glückwunsch, Charlie. Du bist endlich deinem Seelenfreund begegnet. Sie hatte das lächerliche Gefühl, dass ihre Einwilligung ihn geärgert hatte. Er verlangte die Rechnung und ging vor ihr her die Treppe hinauf. Im Zimmer wieder das bekannte Arrangement. Die Schale Obst, die Vase mit den Orchideen, der Eiskübel mit der Wodkaflasche. Prost, Joseph. Prost, alter Junge. Prost, Charlie. Und was machen wir jetzt? Monopoly spielen? Oder ist das die große Szene, für die wir uns Eintrittskarten gekauft haben? Ich meine, wer zum Teufel sind wir hier? Wirklich? Du weißt sehr gut, wer wir sind, Charlie. Wir sind ein Liebespaar, das seine Flitterwochen in Griechenland genießt. Ich dachte, wir wären in einem Hotel in Nottingham. Wir spielen beide Szenen gleichzeitig. Wir stellen die Vergangenheit und die Gegenwart her. Weil wir so wenig Zeit haben. Sagen wir, weil Menschenleben auf dem Spiel stehen. Jüdische Menschenleben. Gibt es da einen Unterschied zu anderen Menschenleben? Sie presste die Knöchel zwischen die Zähne und entdeckte, dass sie weinte. Er kam zu ihr und setzte sich neben sie aufs Bett. Und sie wartete darauf, dass er den Arm um sie legte. Doch er tat nichts dergleichen. Er überließ sie schweigend ihrer Trauer, bis sie sich nach und nach einbildete, dass er irgendwie mit ihr gleichziehe und sie jetzt gemeinsam trauerten. Joseph, wer zum Teufel bist du? Was fühlst du in all diesen verwirrten Stacheldrahtknollen? Joseph stand auf und ging zur Tür. Gute Nacht, Charlie. Die Vernehmung des jungen Palästinensers dauerte bereits den vierten Tag, als Kurz mit Litwak in München eintraf, um selbst die Zügel in die Hand zu nehmen. Die Methode, die seine Mitarbeiter angewandt hatten, um möglichst viel aus dem Gefangenen herauszuholen, gehörte zu den ältesten Tricks im Gewerbe. Man hatte ihm weisgemacht, er sei nach Israel entführt worden. Die Verhörspezialisten gaben sich als Rotkreuzbeobachter aus, Schweizer Staatsbürger, die angeblich im Gefängnis wohnten und darauf zu achten hatten, dass die Israelis die in der Genfer Konvention festgelegten Regeln für Kriegsgefangene einhielten. Voll unerschütterlichen Mitgefühls hörten sie sich seine Geschichten an, während nebenan ein Tonband mitlief. 3 Stunden nach seiner Ankunft hatte Kurz dann auch noch den letzten Rest von Gegenwehr beiseite gefegt und praktisch alles erfahren, was es von ihm zu erfahren gab. Womit wir wohlgemerkt so gut wie gar nichts wissen, Litwak. Wieso? Ja, zumindest nichts, was uns weiterhelfen könnte, seinen großen Bruder zu schnappen. Wir werden Charlie dringend brauchen. Die Hügelkuppe roch nach Thymian. Es war der 3. Tag ihrer gemeinsamen Reise kurz vor Saloniki. Sie waren an langen Reihen von Bienenkörben vorbei, durch Zypressenlichtungen, über steinige, von gelben Blumen übersäte Felder hinaufgestiegen. Ist es soweit, Joseph? Habe ich meine Rolle gut gelernt? Ja, Charlie. Und wie geht's jetzt weiter? Er packte sie am Handgelenk und zog sie neben sich auf den Boden. Dann holte er die Pistole aus dem Lederhalfter an seine Hüfte. Charlie, ich werde dir heute zum ersten Mal von meinem großen Bruder Khalil erzählen, dessen Existenz allein schon ein militärisches Geheimnis ist, in das nur ganz wenig Getreue eingeweiht sind. Ich tue das, weil ich dich liebe und weil ich dich als Mitkämpferin in unsere Geheimarmee aufnehmen will. Charlie, diese Pistole ist mir heilig. Khalil, der ein Held ist, hat sie mir geschenkt, um damit mein Volk zu rächen und zu befreien. Küss die Pistole, Charlie. Joseph, das kann ich nicht. Sie hatte ihn mit Joseph angesprochen und er antwortete als Joseph. Was heißt, du kannst nicht? Denkst du etwa, es handelt sich um eine englische Teeparty? Meinst du, weil Michel ein hübscher Bursche ist, ist das alles nur Spiel? Wir kämpfen einen heiligen Krieg, Charlie. Du bist meine Jüngerin, dein Sendungsbewusstsein war noch nie so leidenschaftlich wie eben jetzt. Küss die Pistole. Sie zögerte. Schließlich drückte sie die Lippen auf das blaue Metall des Pistolenlaufs. Unwillkürlich fuhr sie sich danach mit der Hand über die Lippen, als wäre Blut darauf. Von nun an ist diese Pistole ein Teil von uns beiden. Sie ist unsere Ehre und unser Banner. Glaubst du das, Charlie? Ja, Joseph. Ich glaube es. Sie hasste sich und sie hasste ihn. Ja, Michelle. Ich glaube es. Zwing mich nie wieder, das zu tun. Du hast gelobt, an meinem Kampf teilzunehmen, Charlie. Morgen wirst du den Schwur erfüllen, den du auf die Pistole des großen Khalil abgelegt hast. Ich befehle dir. Ich bitte dich, den Mercedes über die jugoslawische Grenze nach Österreich zu fahren. Allein. Wirst du das tun? Was ist in dem Wagen? Sprengstoff. 200 Pfund russischer Plastiksprengstoff. Versteckt im Lenkrad, in der Deckenverkleidung und in den Sitzen. Wofür soll er eingesetzt werden? Für unseren Kampf, Charlie. Und du und Marty, ihr habt euch also gedacht, es wäre nett, wenn Charlie euch den Gefallen täte, das Auto nach Österreich hinaufzubringen. Würdest du mich bitte in den Arm nehmen, Joseph? Es ist nur so, dass ich mich im Augenblick doch ein bisschen verlassen fühle. Er legte seinen Arm um ihre Schultern. Sie drehte sich zu ihm, umschlang ihn, drückte ihn an sich und spürte zu ihrer Freude, wie die Starre aus ihm wich und er ihren Druck erwiderte. Du hast versprochen, in meiner Nähe zu bleiben. Er ließ sie los. Ich werde in München auf dich warten. Das ist das Versprechen, das Michelle dir gibt. Ich gebe es dir auch. Wie möchtest du es denn? Du, Joseph. Soll Charlie den Auftrag übernehmen oder soll Charlie machen, dass sie so schnell wie möglich wegkommt? Du hast sämtliche Argumente gehört, sowohl von Marty als auch von mir. Wenn du als Michelle redest, ist es einfach. Du hast mich vollkommen umgeworfen. Ich habe die Pistole geküsst und kann nun gar nicht schnell genug auf die Barrikaden. Aber wenn du als Joseph zu mir sprichst, was macht das für einen Unterschied? Wenn ich mich weigere, sehe ich dich nicht wieder. Hast du eigentlich Geschwister, Joseph? Einen Bruder. Und was macht er? Er ist im 67er Krieg gefallen. Joseph, wofür kämpfst du? 56, weil ich ein Held sein wollte. 67 für den Frieden. Und 73 für Israel. Und jetzt? Warum kämpfst du diesmal? Er antwortete nicht. Weil die Situation so ist, dachte sie. Aus Notwendigkeit. Um Leben zu retten. Weil sie es ihm befohlen haben. Gehen wir zum Wagen zurück. Manchmal traute er sich selbst nicht mehr. Wovon träume ich, dachte er. Vom Kampf oder vom Frieden? Er fühlte sich für beides zu alt. Zu alt, um weiterzumachen und zu alt, um aufzuhören. Zu alt, um den Geruch des Todes nicht zu erkennen, ehe er tötete. Sie fuhr. Ihre Arme schmerzten, weil sie das Steuer zu fest gepackt hatte. Und der Nacken tat ihr weh, weil sie die Beine zu steif hielt. Ihr Gehirn war leergefegt. Und kein einziges Mal in all den 100 Jahren und auf all den Tausenden von Kilometern, die sie fuhr, gestand sie sich ein, dass sie 200 Pfund russischen Sprengstoff beförderte. Und dann war sie tatsächlich in Deutschland. Sie parkte den Mercedes auf dem Marktplatz der kleinen Stadt kurz hinter Salzburg ein, wo er übernommen werden sollte, und versteckte den Schlüssel wie angewiesen im Auspuff, während sie ihr Gepäck aus dem Kofferraum holte. Dann machte sie sich müde auf den Weg zum Bahnhof und nahm den Zug nach München. Marty Kurz und Joseph warteten in der Wohnung im Olympiadorf auf sie. Charlie, wir sind stolz auf Sie. Sie haben es wunderbar gemacht. Sie sind ein Star. Besser als die Gabo. Ja, Charlie, du warst ausgezeichnet. Okay, okay. Also, wo ist er? Ich soll doch Michelle hier sehen. Charlie, es könnte sein, dass Ihnen die Begegnung ein bisschen an die Nieren geht. Wenn Ihnen mulmig ist, denken Sie daran, dass er viele unschuldige Menschen getötet hat. Im Übrigen werden Sie merken, dass er sehr fügsam ist. Das musste sein, um ihn hierher schaffen zu können. Aber er ist in gutem Zustand. Die Tür ging auf und zwei von Kurts Spezialisten schleppten etwas herein, das von weitem aussah wie ein rotes Bündel. Ein schlanker, junger Araber im Seidenhemd und roten Blazer. Die Füße in den eleganten italienischen Schuhen auf dem Boden nachschleifend. Stellt das Bandgerät ein, damit sie seine Stimme hören kann. Unsere Aufgabe ist es, den Krieg unter diejenigen zu tragen, die ihn zu verantworten haben. Unter die imperialistischen Kriegstreiber, die die zionistischen Aggressoren mit Waffen versorgen. Unter die hirnlose westliche Bourgeoisie, die ohne es zu wissen Sklaven des eigenen Systems sind. Zeigt ihr jetzt seine Hände. Solange er im Lager lebte, waren sie hart von der Handarbeit. Jetzt aber ist unser Michael ein großer Intellektueller. Viel Geld, viele Mädchen, angenehmes Leben. Ein Mädchen hat er regelrecht als Bombe benutzt, sie mit hübschem Gepäck in ein Flugzeug gesetzt und die Maschine flog in die Luft. Michels Füße schlugen gegen den Boden, als sie ihn wieder hinausbrachten. Joseph. Doch Kurz ließ ihr keine Atempause. Charlie, wir haben noch einen Auftritt vor uns. Am besten, wir erledigen ihn gleich, selbst wenn es ein bisschen Überwindung kostet. Manche Sachen müssen einfach gemacht werden. Man führte sie in einen ausgepolsterten Raum, in dem nichts weiter stand als ein Bett. Auf dem Bett Michel, nackt bis auf die goldene Kette, die Hände über dem Geschlecht verkrampft. Auf den Befehl von Kurz stellten die beiden jungen Männer ihn auf und zerrten seine Hände fort. Beschnitten, gut entwickelt. Schön. Schweigend drehten sie ihn um, ein Körper von vollkommener Schönheit. Ich will hier raus. Joseph führte sie schnell hinaus, einen Arm um ihre Taille gelegt, mit der anderen Hand hielt er ihr Handgelenk so fest, dass es wehtat. In der Toilette blieb sie lange genug, um sich zu übergeben. Danach wollte sie nur noch weg. Raus aus der Wohnung, ihnen aus den Augen, raus aus den eigenen Gedanken, der eigenen Haut. Sie lief. Lief so schnell sie konnte. Joseph immer neben ihr her. Hau ab! Hau ab! Ich will dich nie mehr wiedersehen! Ein älteres Ehepaar saß auf einer Bank und lächelte wehmütig versonnen über diesen Streit unter Liebenden. Ich verstehe, dass dich diese Begegnung mitgenommen hat, aber du solltest dir deine Sympathien besser für die Unschuldigen aufsparen, Charlie. Was dagegen, wenn wir ein paar Dinge klarstellen? Wozu? Er hat Juden umgebracht. Er hat Juden umgebracht und er hat unschuldige Menschen umgebracht, die keine Juden waren und nichts mit dem Konflikt zu tun hatten. Andererseits hast du selbst auch Araber getötet, nehme ich an. Selbstverständlich. Viele? Genug. Aber natürlich nur in Selbstverteidigung. Israelis töten nur in Selbstverteidigung. Ihr seid eindeutig hundsgemein, oder etwa nicht? Und du bist sogar der größte Schweinehund von allen, weil du beides in dir vereinigst. Eben blutet dir noch das Herz und im nächsten Augenblick bist du der blindwütige Krieger. Dabei bist du genau genommen nichts weiter als ein blutrünstiger, landgieriger, kleiner Jid. Er nahm mir die Sonnenbrille ab und schlug sie zweimal. Härter und schneller, als sie je zuvor geschlagen worden war. Jetzt sind wir quitt, dachte sie, in Erinnerung an die Villa in Athen. Er hielt ihr ein Taschentuch hin, doch sie wehrte es mit einer vagen Handbewegung ab. Vergiss es. Sie nahm seinen Arm und er brachte sie langsam zurück. Dasselbe alte Ehepaar sah sie lächelnd an, als sie vorübergingen. Kinder versicherten sie einander, genau wie wir einst. Eben streiten sie sich noch und gleich darauf gehen sie wieder miteinander ins Bett. Sie saßen im Kreis, alle drei. Und Kurz informierte Charlie über die Briefe, die sie an Michel geschrieben hatte, wann immer sie nicht beisammen sein konnten. Diese Briefe sind sehr wichtig, denn sie werden Michels Drahtzieher auf ihre Spur setzen. Sie müssen sie also aufmerksam lesen. Es war wie ein Wirklichkeit gewordener Albtraum, als sie die Handschrift der Briefe als ihre eigene erkannte. Vor allem aber, als sie mit ihrem meisterlich kopierten Briefstil konfrontiert wurde. Sie begegnete Charlie der Aufschneiderin, Charlie der Zerknirschten, Charlie der Abgebrühten, Charlie, die in ihre eigene Rhetorik verliebt war. Danke, Joseph. Vielen, vielen Dank für diese perfekte Analyse meines Charakters. Wenn du mir einen Moment deine Pistole leihst, ich gehe nur eben raus und jag mir eine Kugel durch den Kopf. Aber Charlie, das ist wirklich nicht fair unserem Freund Joseph gegenüber. Die Briefe sind ein absolutes Gemeinschaftswerk. Da haben eine ganze Reihe von klugen Köpfen daran mitgearbeitet. Übrigens, Michels Briefe an Sie, die natürlich ebenso entstanden sind, warten dann zu Hause auf Sie, in Ihrer Londoner Wohnung. Und was macht ihr mit ihm? Mit wem, Charlie? Mit Michel. Och, machen Sie sich da keine Sorgen, Charlie. Das wird sich alles erst noch entscheiden. Sie erinnerte sich später zwar an die lange und väterliche Umarmung von Kurz, an ihren Abschied von Joseph dagegen konnte sie sich überhaupt nicht mehr erinnern. Und dann landete sie auf dem Flughafen von London. Und der Geruch englischer Traurigkeit, der sie schon auf dem Rollfeld begrüßte, umfing sie wieder. Nie in ihrem Leben war sie sich so mutterseelenallein vorgekommen, so unnütz, so entfremdet allem, was sie bisher gewesen war. Früher oder später holen sie dich. Es geht gar nicht anders, John. Für diesen Augenblick musst du bereit sein. Das Motel hieß Romanze. Es lag auf einer Anhöhe nicht weit von der Autobahn Salzburg-München. Kurz bewohnte das letzte Häuschen in der Reihe, von dem aus man die nach Westen führende Fahrbahn überblicken konnte. Es war 2 Uhr morgens. Für alle war es ein langer Tag gewesen. Da mussten Charlies Briefe in Michels Wohnung geschmuggelt, da musste die Wohnung im Olympiadorf geräumt und schließlich der Gefangene zu dem Parkplatz an der Salzburger Autobahn gebracht werden, auf dem auch der rote Mercedes wartete. Verdammt, Joseph. Sag mir doch eine andere Methode. Sag, wie man es anders machen kann. Sie müssen einfach den Beweis haben, dass er tot ist. Bist du anderer Ansicht? Nein, wir haben keine Alternative. Solange Michelle lebt, werden sie Charlie nie akzeptieren. Wenn wir weitermachen wollen, dann so. 10 Minuten später gab Kurz grünes Licht für die Aktion. Sie warteten. Und Kurz machte die beiden Fensterflügel so weit wie möglich auf, sodass der Lärm der nächtlichen Autobahn hereindrang. Dann fing er an zu zählen. 20 Sekunden, um ihn richtig auf den Fahrersitz zu setzen. 30 Sekunden, um die Brandsätze noch ein letztes Mal zu überprüfen. 10 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. 10 Sekunden, bis aus beiden Richtungen eine Verkehrslücke gemeldet wird. Wie üblich schien es allen die lauteste Detonation, die sie je gehört hatten. Lauter als Bad Godesberg, lauter als alle Schlachten, in denen Joseph mitgekämpft hatte. Ein riesiger, orangenfarbener Feuerball schoss aus dem Boden empor. Ihm folgte eine Woge von öligem schwarzen Rauch. Trümmer flogen durch die Luft. Und ein Hagel von schwarzen Bruchteilen spritzte nach hinten weg. Ein Reifen, ein Brocken Asphalt. Das, was mal ein menschlicher Körper war. Willst du mir jetzt was sagen, Joseph? Möchtest du mir vielleicht eine Moralpredigt halten, damit du selbst ein gutes Gewissen haben kannst? Es ist vorbei, Martin. Was sagst du? Es ist vorbei. Sie hörten Die Libelle nach dem gleichnamigen Roman von John le Carré, aus dem Englischen von Werner Peterich. Hörspielbearbeitung in 2 Teilen, Valerie Stiegele. Erster Teil, die Vorbereitung. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Wolfgang Kondrus, Charlie Verena von Beer, Joseph Christian Brückner, Marty Kurz Hans Kaninenberg, Litwak, Jörg Rathjen, Odette, Markus Hoffmann, Lucy, Christine Schönfeld, Ned Quilly, Manfred Steffen. Ton, Roland Seiler. Schnitt, Regine Schneider. Regieassistenz, Ulrich Lampen. Regie, Hermann Naber. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahre 1992. Dramaturgie Ursula Ruppel.